Zum Tag des Leuchtenden Sterns, dem größten Festtag der Nation, wurden den Intellektuellen die akademischen Grade und Titel verliehen. An der Verleihungszeremonie am 7. Februar nahmen der stellvertretende Vorsitzende des Kabinetts der DVK, Chun Kwang-ho, und die Intellektuellen teil. Nach der Übermittlung des Beschlusses des staatlichen Verleihungskomitees für akademische Titel und Grade wurden Ri Myung-gun, Abteilungsleiter des Krankenhauses Kim Man-yu und den weiteren, der Titel Kandidat der Akademie, Kang Gi-chan, stellvertretendem Dekan der Kim-Il-sung-Universität und Hyun Song-chul, Lehrstuhlleiter der Technischen Universität Kim-Chek und den weiteren, der Professortitel, Anung Nam und Chung Sung-ho, Lehrstuhlleitern der Kim-Il-sung-Universität und den weiteren, der Doktortitel, den 160 Intellektuellen der Vizeprofessortitel und den 780 Personen der Dozenttitel verliehen.